WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josic und mit einem Hörerwunsch, den wir Ihnen natürlich gerne erfüllen. Das machen wir übrigens regelmäßig hier in WDR 3. Heute hören Sie das Hörspiel Wer Sie sind aus dem Jahr 1988. Es geht um unsere Überwachung, vor allem geht es ums Abhören. Und auch wenn das Stück schon 31 Jahre alt ist, Sie merken es, dieses Thema ist durch den Gebrauch von Smartphones, Tablets und Alexas aktueller denn je geworden. Damals, vor 31 Jahren, lief das allerdings noch ganz klassisch ab. Da gab es auf der Empfängerseite kein Spracherkennungsprogramm. Da saßen meistens echte Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, und diese unbewusste Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, die wird im heutigen Hörspiel ad absurdum geführt. Die Abhörenden hören eigentlich nichts und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als wild zu spekulieren über das ihnen unbekannte Objekt des Lauschangriffs. Der Verdacht fällt dabei unter anderem auch auf Sie, liebe Hörspielfans, also passen Sie gut auf. Es könnte nämlich durchaus sein, dass Sie gleich abgehört werden. Wer Sie sind. Ein Hörspiel von Peter Jacobi. Jetzt. Was ist? Das Radio. Es ist jemand vom Radio. Na, endlich. Was ist denn? Hören Sie was? Nur Sie. Was? Kein Radiohörer? Gar nicht. Kein Programm? Totenstille. Normalerweise drehen die Leute, die wir abhören, ihr Radio auf. Diesmal ist es umgekehrt. Da will wohl jemand ganz durchtrieben sein. Psst! Verdammter Mist. Da war was. Gerade eben? Ein Geräusch. Was für ein Geräusch? Gefiepe? Geflüster, Gezeter, Geplapper, Gedudel, Gejodel? Nicht so Mundfaulschnödel. Wie kann ich das sagen, wenn Sie mir andauernd mit Ihrem Stuhl dazwischen knarzen? Ihre Kopfhörer, Sie erlauben. Finger weg. Geben Sie her. Ich will mich selber überzeugen. Die Kopfhörer, aber sofort. Bitte sehr. Damit da kein Missverständnis aufkommt, Bader. Ich höre ab, Sie nehmen zu Protokoll. Sicher, Schnödel, sicher nehme ich zu Protokoll. Bloß was? Psst. Sie hören ja nix. Jetzt. Psst. Jetzt haben Sie aber was gehört. Psst. Oh, mir machen Sie nichts vor, Sie haben gezuckt. Psst. Immer wenn Sie zucken, hören Sie. Psst, psst. Na? Psst. Und? Alles, was ich höre, sind Sie. Sehr aufschlussreich. Für Sie vielleicht. Sie haben kein Vorstellungsvermögen, Schnödel. Das ist Ihr Problem. Passen Sie auf. Was hören Sie jetzt? Nichts. Sehen Sie? Ich sagte nichts. Das ist doch immerhin schon etwas. Wie soll ich denn das verstehen? Da ist jemand gar nicht auf den Kopf gefallen. Was denn für ein jemand? Die Gegenseite schläft nicht, Schnödel. Die Gegenseite? Die müsste ich doch wohl hören. Versuchen wir doch mal, uns diesen geheimnisvollen jemand vorzustellen. Und ich sage Ihnen, da ist niemand. In diesem Augenblick befindet sich unsere Person vor einem Radiogerät. Und hört sich nichts an? Nicht so voreilig, Schnödel. Sehen Sie doch mal sich an. Mich? Vielleicht trägt unser jemand Kopfhörer. Verdammt. Was liegt vor? Das Übliche, soviel ich weiß. Also intelligent. Ohne Zweifel überdurchschnittlich intelligent. Mal sehen. Was machen Sie? Die Zeitung holen. Das Radioprogramm. Psst. Psst. Ist was? Fehlalarm. Dann wollen wir doch mal sehen, was unser jemand gerade hört. Psst. Da war was. Papier. Was genau? Knüllen? Reißen? Rascheln, blättern? Geraschel. Geraschel von Papier, nur... Nur? Nur weiß ich nicht, ob Sie es sind oder unser... Ich würde sagen, alle beide. Jemand hat wie ich das Radioprogramm auf seinem Schoß, nur mit dem Unterschied, dass ich es lese, während er es über Kopfhörer und damit für Sie unhörbar hört. Trotzdem merkwürdig. Das muss es sein. Was? Das Hörspiel, das muss es sein. Wieso muss? Wie wir schon sagten, ist unser jemand überdurchschnittlich intelligent. Damit scheidet der Rest der zur Stunde angebotenen Programme aus. Ein Hörspiel. Und was für eins. Hören Sie sich das mal an. Wer Sie sind. Von Peter Jacobi. Dies ist ein Spiel ums Hören, ein Spiel, in dem der Hörer zugleich Hörer wie Gehörtes, Darsteller wie Publikum, Jäger wie Gejagter, Fahnder wie Gesuchter, Tat wie Täter ist. Jetzt kommt's. Ein Hörsturz tief ins Labyrinth des Ohrs. Klingt spannend. Deswegen verhält sich unser jemand dermaßen mucksmäuschenstill. Sitzt da, hört zu. Macht keinen Pieps. Psst. Und? Was gehört? Nichts. Sag ich ja. Mucksmäuschenstill. Wer es auch immer ist, er ist total vertieft. Kein Pieps. Sie wissen, was das für Leute sind, die Hörspiele hören. Was sollen das schon für Leute sein? Das will ich Ihnen sagen. Das sind habituelle Hörspielhörer. Und die sind in der Regel ganz schön überheblich. Überheblich? Wieso? Weil es um die Zeit jede Menge Programme im Fernsehen gibt. Auf allen Kanälen. Und? Und da setzt sich unser jemand hin und hört einfach Radio. Ich finde da nichts dabei. Ah, und die Abermillionen, die zur Stunde vor der Glotze hocken, das sind für Sie wohl alles nur schwachsinnige Idioten. Das habe ich nie gesagt. Weshalb wollen Sie sich dann partout ausschließen und lieber Radio hören? Will ich ja gar Los, nicht. Bloß, um sich nicht mit hinzusetzen zur großen Volksgemeinde. Ich will gar nichts. Und wenn das nicht überheblich ist? Meinetwegen überheblich. Zweitens, Schnödel. Zweitens liegt hier ein ausgeprägter Fall von Neugier vor. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Sie! Nur jemand, der vor Neugier platzt, hört sich ein Hörspiel mit dem Titel Wer Sie sind an. Sie folgern da drauf los, obwohl ich niemand und drittens, höre. Das kann man Stödel, doch... drittens! Schließlich liegt der starke Verdacht auf Humor nahe. Humor? Da. Lesen Sie. Die Programmankündigung. Ich sage Ihnen, da steckt Humor dahinter. Das Hörspiel hat Humor. Hat das Hörspiel Humor, hat unser Hörer auch Humor. Das müsste zu hören sein. Gackern? Kichern? Prusten? Lachen? Wiehern? Meckern? So ungefähr. Oder vielleicht täuscht der Zeitungstext und das Hörspiel ist in Wirklichkeit tief traurig. Vielleicht. Seufzen. Schlucken. Ächzen. Schluchzen. Stöhnen. Psst. Und? Na, nichts. Nichts. Die Sache stinkt. Am besten hören wir da mal selber. Sie meinen, wir schalten einfach mal das Radio da drüben ein? Warum denn nicht? Es ist gegen die Vorschrift. Es gehört zu unserer Arbeit. Ist es dem Abhörer ausdrücklich untersagt, auf anderen Frequenzen als auf dem Einsatzzettel angegebene abzuhören? Psst. Das muss es sein. Unmöglich. Wieso denn nicht? Hören Sie doch, da ist ja nichts. Eine Pause. Kommt in Hörspielen öfters vor. Eine Kunstpause. Ist das auch der richtige Kanal? Für was halten Sie mich? Da. Das war ich. Das kam aus dem Radio. Unsinn, das war ich. Ich mache es Ihnen gern nochmal vor. Da stimmt was nicht. Ich sag Ihnen, es ist das Hörspiel. Diese modernen Sachen hören sich nun mal so an. Das stinkt. Hören Sie lieber mal rüber, ob sich was bei unserem Jemand tut. Wie Sie meinen. Da ist was. Was? Jemand telefoniert. Unsinn, Schnüdel, das bin ich. Sie? Aber ich habe es im Kopfhörer gesehen. Ich rufe den Sender an und frage die, was mit dem Hörspiel ist. Telefon. Ausgeschlossen. Es hat aber geklingelt. Unsinn. Ich habe den Hörer hier in meiner... Hier ist das Funkhaus. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist das bloß möglich? Sie wünschen? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Das Hörspiel. Hier. In der Programmvorschau steht, jetzt käme ein Hörspiel. Ja. Und wir hören nichts. Ich meine, wir haben den richtigen Kanal eingeschaltet und hören nichts. Dann haben Sie sich vielleicht im Programm verlesen. Nein, das steht doch schwarz auf weiß, mit heutigem Datum. Wer Sie sind? Ja, das. Mit Labyrinth und Ohr und so. Ja, das geht im Augenblick gerade über den Sender. In diesem Augenblick? Ja, so ist es. Aber wir hören nichts. Muss an Ihrem Empfänger liegen. Der Empfänger ist in Ordnung. Wissen Sie, könnte ja sein, vielleicht ist es auch eines dieser modernen Stücke, wo man gar nichts hört. Wissen Sie nicht zufällig, was man hören sollte? Kleinen Augenblick, ich höre mal rein. Bader, Ihre Stimme. Was ist damit? Sie kommt aus dem Radio. Hören Sie? Ja? Im Augenblick haben wir gerade die Telefonszene. Ah ja. Eine der beiden Hauptfiguren will es endlich wissen und ruft beim Sender an und fragt ganz aufgeregt, wo denn das Hörspiel bleibt. Davon hört man hier aber gar nichts. Naja, so ein Telefongespräch, das hat natürlich Pausen. Trotzdem, es ist hier keine Spur von einem Telefongespräch zu hören. Tja, dann muss es am Empfang liegen. Wenn Sie mir Ihren werten Namen sagen würden danke. Dann lassen wir das gerne tun. Vielen Dank. So wahr ich hier sitze, Bader. Ihre Stimme kam aus diesem Radio. Unsinn. So ein Telefongespräch, das hat natürlich Pausen. Ich habe jedes Wort mit angehört. Ich habe schweißnasse Hände. Das Radio. Nehmen Sie es. Und kommen Sie damit langsam auf mich zu. Kommen Sie auf den Tisch zu, auf den Tisch. Zurück, zurück! Was haben Sie denn? Ich muss mir mal kurz die Beine vertreten. Kommen Sie mit? Die Beine vertreten? Wir haben hier einen Auftrag zu erledigen. Bitte, kommen Sie kurz vor die Tür. Erst will ich wissen, was hier los ist. Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Hier nicht. Und draußen schon. Genau. Ich verstehe. Warum setzen wir uns nicht wieder? Setzen? Ah ja, natürlich, setzen. Hinsetzen. Platz nehmen, sich niederlassen. Verstehe. Schönes Wetter heute. So milde Luft. Wie sich die Bäume wiegen. Und der See. So blau. Die Enten. Kopfhörer auf. Liegt glatt da wie ein Spiegel. Friede. Freude. Eierkuchen! Und? Wie war die Reaktion? Psst. Rucken, zucken, knarren, scharren. Im Kopfhörer war nichts zu... Kommen Sie schon, Schnödel. Irgendwas muss gewesen sein. Eine Reaktion. Wenn ich es Ihnen doch sage... Sie wissen, was sich unter dieser Tischplatte befindet. und wir haben direkt draufgeschlagen. Sie wissen doch genauso gut wie ich, was dann passiert. Der Schreck zuckt durch die Glieder und lässt die Polsterfedern knarren. Ich schwöre Ihnen, Bader, ich habe wirklich nicht... Zucken! Bader, bitte. Sie brauchen bloß zu nicken. Zucken. Also zucken. Ich habe nicht... Und knarren. Ich habe nie Kommen gesagt... Sie schon, Schnödel, in solchen Fällen knarrt es immer. Ich habe ja schließlich schon mal selbst abgehört. Sie brauchen bloß zu nicken. Knarren? Bader. Knarren? Bitte. Genickt. Na schön. Zucken und knarren. Das hört man gern. Was machen Sie da unter dem Tisch? Ich rücke etwas näher an unseren Jemand ran. Es ist gegen die Vorschrift. Sehen Sie? Da ist ja unser kleines Tierchen. Ist es selbst bei dringendem Verdacht auf Abhörabhörung dem Abhörer ausdrücklich untersagt, mit etwaigen Abhörerabhörern in direkten Kontakt zu treten? Hören Sie! Hören Sie auf! Wir können uns doch denken, wer Sie sind. Ich habe Sie gewarnt. Ja, Sie! Ja, ducken Sie sich nur. Halten Sie nur Ihren Atem an. Ihr Puls erdröhnt. Ihr Herz, es klopft. Geben Sie endlich auf. Hören Sie! Ich mache Ihnen jetzt ein letztes Angebot. Sie nennen mir unverzüglich und aus freien Stücken Ihren Namen. Und wir lassen Ihren Fall auf sich beruhen. Und? Ausgepackt? Totenstille. Dann weiß ich Bescheid. Nehmen Sie doch Vernunft an. Hören Sie lieber zu, was Schnödel sagt. Irrtum, ich meine Sie. Ja, Sie! Wir wissen, wer und wo Sie sind. Sie sind enttarnt. Bader! Mensch, Sie kennen doch die Dienstvorschriften. Zum Teufel mit der Dienstvorschrift! Mann, Sie machen sich unglücklich. Unsinn, Schnödel! Also ich an Ihrer Hören Stelle... Sie! Und wenn er es nun doch nicht ist... Er ist es. Parole. Flansch grüßt Nut. Ich wiederhole. Flansch grüßt Nut. Und? Nichts. Antworten Sie! Na los! Ja, und? Kein Nut grüßt... Psst. Ja? Totenstille. Einer seiner miesen Tricks. Hören Sie? Wenn Sie nicht reden, werde ich es tun. Sie machen einen Fehler. Ich werde Ihnen sagen, wer Sie sind. Sie machen einen Riesenfehler. Es gibt nur einen, der sich dazu hergibt, Kollegen abzuhören. Keinen Namen. Für solche Sauereien gibt es doch nur einen. Um Himmels Willen, keinen Namen. Einen einzigen. Sie sind wahnsinnig, Mann. Das Nein. Sie. Die Fresse. Knarre. Nein. Abhörer ab. Hört Dienstmann Thomas Knarrer! Er muss es sein. Sämtliche Indizien weisen einwandfrei auf Knarrer hin. Die Wanze unter dem Tisch. Knarrers Art, die Wanzen anzubringen. Das hartnäckige Schweigen. Knarrers Schweigen! Er muss es sein, Schnödel. Ich schwöre Ihnen, er ist es. Wann immer die vom Abhörer-Abhördienst einen Abhörer abhören lassen wollten, setzten sie den Knarrer ein. Und falls es nun ausnahmsweise ein anderer... Sie haben hier nichts falsch zu sagen! Sie haben in Ihren verdammten Kopfhörer hineinzuhören. Und? Nicht so laut. Wen hören Sie? Na, wen wohl? Knarrer! Schreien Sie doch nicht so! Wen hören Sie? Na, Sie! Was? Was soll das, Schnödel? Sie haben mir doch eben erst bedeutet, Sie hätten Knarrer zucken hören. Knarrer? Der ist nur eine Hypothese. Ihre Hypothese, Bader. Kein Knarrer? wen haben Sie denn dann gehört? Ich habe immerzu nur Sie gehört. Die Kopfhörer und diese Wanze bilden einen geschlossenen Kreislauf. Über Kopfhörer war die ganze Zeit nur das zu hören, was Sie in diese Wanze hineinsprachen. Soll das etwa heißen? Genau. Man hat uns angezapft. Was heißt hier uns? Ich habe die ganze Zeit nur Sie gehört. Sie, wie Sie die Dienstvorschrift gelästert haben. Sie, wie Sie versuchten, nicht nur die Parole dieses Tages, sondern auch den Namen unseres Spezialagenten durch die nächstbeste Wanze in die weite Welt hinaus zu posaunen. Wer sind Sie? Das frage ich Sie. Steht auf dem Einsatzzettel. Bader. Papier ist geduldig. Hier, überzeugen Sie sich selbst. Da steht auch Schnödel drauf. Eben drum. Wenn Sie nicht Schnödel sind... Die Frage ist hier nicht, wer ich bin. Die Frage ist hier nur, wer Sie sind. Das möchten Sie wohl gerne wissen. Sie sind unser Jemand. Unsere undichte Stelle, unser kleiner Maulwurf, unser Leck. Schön. Sie haben mich erledigt. Sind Sie zufrieden? Ich? Das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Eine perfekte Falle. Bravo. Weil Sie Ihren Mund nicht halten konnten. Sie haben mich auf dem Gewissen. Ich habe mein Möglichstes versucht, Sie davon abzuhalten. Und das war Ihr Fehler. Was? Das hätten Sie nicht machen dürfen, Schnödel. Wie meinen Sie das? Statt einen Verräter schnell möglichst zu entlarven, versuchen Sie, ihn auch noch von seiner Schandtat abzuhalten. Das war eindeutig gegen die Dienstvorschrift. Tut mir leid. Aber ich muss das in meinem Bericht über Sie erwähnen. In Ihrem Bericht? Aber was glauben Sie denn, wer hier wen abhört? Offen gestanden, ich Sie. So, dann lesen Sie mal das hier. Den Leiter der Abteilung 9034, Herrn Knack. Keine Namen. Hiermit ermächtigt Haupthorchmeister Zucker... Was habe ich gesagt? Im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung der unteren Dienstränge abzuhören. Wieso mich? Ich habe nie etwas Verbotenes gesagt. Aber gehört? Ich habe nichts gehört. Ah ja? Nur Sie. Wollen Sie mir weismachen, man hätte Ihnen Kopfhörer verpasst für nichts und wieder nichts? Die Kopfhörer waren mit dieser Wanze... Mich hätten Sie auch ohne hören können. Wen haben Sie noch gehört? Wen versuchen Sie zu decken? Ich habe ausschließlich nur Sie... Und sonst? Was haben Sie noch gehört? Nichts. Ich habe nichts gehört. Schön, dass Sie es selber sagen. Was denn? Ich habe doch nur gesagt... Dass Sie im Kopfhörer nichts hören konnten. Und das ist es ja. Es gehen hässliche Gerüchte über Sie um, Schnödel. Ich darf Sie weiter Schnödel nennen. Gerüchte, dass Ihr Hörvermögen nachlässt und Sie womöglich alles Mögliche überhören. Das ist nicht wahr. Sie sind so gut wie taub. Und das kann ich beweisen. Nur zu... Wie bitte? Acht. Ich kann Sie nicht verstehen. Das dachte ich mir. Ja, weil ich die Kopfhörer aufhabe. Die Kopfhörer, die angeblich nur das wiedergeben, was man in diese Wanze spricht. Angeblich? Das haben Sie selber ausgesagt. Rührend, wie Sie sich auf die Aussagen eines Schwerhörigen verlassen. Na, endlich! Endlich geben Sie es zu. Wenn Sie so darauf bestehen? Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Glatter Rausschmiss, Schnödel. Vorzeitige Entlassung aus dem Dienst. Wegen Unfähigkeit. An Ihrer Stelle würde ich lieber beten, dass dem nicht so ist. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich, falls ich tatsächlich schwerhörig sein sollte, logischerweise sämtliche uns derzeit abhörende Personen überhören würde. Sie Bader... Verdammt! Sie Bader, ich darf Sie doch weiter Bader nennen... somit schwersten Geheimnisverrat begangen, Dienstgeheimnisse in den Äther raustrompetet hätten, was, wenn Sie mich fragen, auf ein paar Jahre Zuchthaus hinauslaufen dürfte. Und wenn Sie tatsächlich nichts gehört hätten? Weil es nichts zu hören gab? Dann wäre ich auch nicht taub. Und wäre das so schlimm? Im Gegenteil. Denn bin ich taub, sind Sie mit dran. Bin ich nicht taub, sind Sie aus dem Schneider. Pat, wir sitzen im selben Boot. Sie erlauben. Die Kopfhörer? Aber selbstverständlich. Bitte sehr. Danke. Ich werde mich gern selbst überzeugen. Tun Sie das. Und? Psst. Was? Psst. Was? Was hören Sie? Nichts. Nichts. Nichts. Ganz und gar nichts. Nichts! Versteht sie, was das bedeutet? Natürlich! Ich bin nicht taub, ich höre jedes Wort. Kein Wort hat diesen Raum verlassen. Wir sind unter uns. Waren die ganze Zeit unter uns. Wir können endlich alles sagen. Bader, endlich alles sagen. Hinaus, Posaunen! Raus, Trompeten! Codewörter, Schlüsselwörter, Flansch grüßt Nut und Nut grüßt Flansch. Thomas Knarrer. Sender. Hörspiel. Nein. Hör. Bader! Natürlich gst. Das gute alte gst. Psst. Da ist jemand. Und es kommt aus dem Radio. Das Radio? Sie haben vergessen, das Radio auszuschalten. Das Radio! Das Radio! Es hat jemand geschmunzelt. So wahr ich hier stehe. Geatmet und geschmunzelt. Lauter, drehen Sie lauter. Hören Sie! Kein Zweifel möglich. Atmen. Irgendjemand atmet. Was war denn das? Magenglucksen. Ekelerregend. Normal. Jemand, der atmet und verdaut. Und womöglich noch schwitzt. Ausschließen kann man's nie. Drehen Sie bitte leiser. Diese Atmerei geht mir allmählich auf die Nerven. Da. Jemand reagiert aufs Wort. Das Hörspiel. Ja, das ist es. Was? Erinnern Sie sich nicht? Mein Anruf beim Sender. Die Rückkopplung. Die Stimme aus dem Radio. Das muss es sein. Sie meinen, wir stecken irgendwie in diesem Hörspiel drin? Wir sind das Hörspiel, Schnödel. Verdammt. Wir sind erledigt. Die Codewörter, wir haben die Codewörter raustrompetet, die Schlüsselwörter hinaus posaunt. Wir sind gefeuert, Bader, unehrenhaft entlassen. Was zum Teufel machen Sie denn da? Im Radioprogramm nachsehen, wem wir das verdanken. Wenn ich den erwische. Hab ihn schon. Wer ist der Dreckskerl? Wer hat uns in diese Falle... Was machen Sie denn da unter dem Tisch? Diese Wanze hier ist nicht nur mit den Kopfhörern kurzgeschlossen, sie sendet auch hinaus. Sie glauben, der Dreckskerl hört uns? Und wenn uns keiner zuhört, jemand hört uns sicher zu. Wer ist das Schwein? Der Autor von dem Mist hier. Jacobi? Hören Sie? Sie hundsgemeiner Schweinehund! Sie haben uns das eingebrockt. Sie! Jetzt holen Sie uns auch gefälligst wieder raus. Aber ein bisschen Dalli. Sonst können Sie Ihren Text alleine weitersprechen. Na, wird's bald? Jacobi, Sie haben die Wahl. Entweder sagen Sie uns jetzt sofort die Lösung oder ich verballhorne Ihnen diese Zeile hier. Eins. Zwei. Drei. Na schön. Entweder sagen Sie jetzt sofort die Lösung, oder ich verballhörne Ihnen eiskalt diese. Beruhigt euch, Jungs. Die Lösung. Raus damit! Ihr findet sie auf Seite 37. Hier auf dem Tisch. Wo sind wir jetzt? Hier. Bader, wo sind wir jetzt? Drauf Schnödel, hier. Ah ja, hier. Da darauf Bader. Und die Seite 37, wo ist die? Drauf Schnödel, noch 5 Seiten weiter, hier. Darauf Bader. Was? 5 Seiten noch? Kein Wort mehr, die werden übersprungen. Schnödel, ich bitte Sie. Kein Wort mehr, hier ist Schluss des Hörspiels. Punkt um, aus. Je rascher wir sprechen, desto schneller bringen wir es hinter uns. Ich habe die Schnauze voll. Schnödel, bitte. Entschuldigung, das steht so im Text. 2 Seiten. Die kriegen wir noch spielend rum. Das da auch. Wir haben schon zu viel gesagt. Das braucht nur jemand Wort für Wort zu verwerten und wir sind für immer weg vom Fenster. Unsinn, Schnödel. Aus dem, was wir ausgeplaudert haben, kann uns niemand einen Strick drehen. Und wieso nicht? Gucken Sie mal in Ihren Text. Schnödel, ungläubig? Weil wir gar nicht existieren? Wie kommt er denn darauf? Ja, wenn das hier ein Hörspiel ist. Das hier? Ein Hörspiel ist, dann ist doch alles nichts als Fantasie. Einbildung. Fiktion. Und alles, was wir sagten, war... Erstunken und erlogen. Und ich? Was bin denn ich? Nichts anderes als ich. Und was? Na, Fiktion. Eine Kunstfigur. Aber ich kann Sie sehen, Bader, und Sie sehen mich. Hier, meine Hand. Schlagen Sie ein. Hier. Spüren Sie mich denn nicht? Doch, gewiss. Und Sie wollen nach wie vor behaupten, dass Sie und ich, dass wir nicht existieren? Das, was Sie jetzt zu sehen, zu hören und zu spüren glauben, ist in Wirklichkeit zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 4 Wochen her. 2 Schauspieler, die in einem Studio saßen und einen Hörspieltext aufsagten. Nichts weiter. Was in diesem Augenblick und nur dieser Zähe zu hören ist, ist nichts anderes als lebloser Staub. Lebloser Staub? Schauen Sie in Ihren Text. Tatsächlich. Eisenoxid. Mit anderen Worten Rost. Rost auf einer Plastikfolie, die in gleichmäßigem Zeitfluss über einen Tonkopf zieht. Rost? Natura morta. Demnach ist in dem ganzen Spiel nur einer echt? Erraten. Unser jemand. Da sollen wir unter den Tisch gehen. Das ist Ende der Szene. Ach so. Ja. Da hätte ich unter den Tisch gehen müssen. Aber dass du auch, genau dasselbe war ich auch. Sie haben es von Anfang an gewusst? Dass wir nur die Tonaufzeichnung dieses Hörspiels sind. Und trotzdem hören Sie uns bis zu Ende an. Warum? Weil Sie sich für die Verwirrungen eines jungen Schnödels interessieren? Oder weil Sie diesen Bader in Ihr Herz geschlossen haben? Kommen Sie! Das nimmt Ihnen keiner ab. Sie hatten doch die ganze Zeit nur eins im Sinn. Sich selbst. Sie wollten doch nur hören, was wir über Sie zu sagen haben. Sollen Sie haben. Nichts. Kein Sterbenswörtchen. Reingefallen. Wie Sie heißen, wo Sie wohnen. Ihr Bier. Was Sie denken, was Sie treiben. Uns doch wurscht. Hauptsache Kohle. Wir haben schließlich Geld dafür gekriegt. Achtung. Dass wir Ihre Zeit vergeudet haben. Fertig. Jetzt. Wer Sie sind. Das müssen Sie sich schon selber fragen. Hören Sie die Absage. Präzise wie ein Uhrwerk. Ein Hörspiel von Peter Jacobi. Die Schauspieler Schnödel. Jetzt komme ich. Uwe Friedrichsen. Bader. Das sind Sie. Gerd Baltus. Das darf es nicht wahr sein. Der Autor Wolfgang Grönebaum. Was haben Sie denn? An- und Absage ich. Der Hörer Sie. Technik Rudi Stückrath und Daniel Velasco. Regieassistent Georg K. Beres. Regie hatte Dieter Karz. Was ist das, haben Sie? Da ist was faul. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Was faul? Die Sache stinkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, weiter geht es mit Musik. Im Rahmen unserer Kammermusiksendung hören Sie nun Ludwig van Beethoven, Die Wut um den verlorenen Groschen. Das würden die doch schneiden. Was? Ich meine, wenn wir ein Hörspiel wären, würden die uns doch nicht in die Musiksendung reinquatschen lassen. Soll das etwa heißen? Genau. Ich kann's einfach nicht glauben. Jemand hat uns reingelegt. Wollen Sie damit sagen, wir wären echt? Und unser Jemand mit seiner Atmerei und Magenglückserei, die wir vorhin im Radio hörten, sei in Wirklichkeit das Hörspiel? Jacobi. Heißt das, wir hätten den ganzen Text, diesen blödsinnigen Riesentext, umsonst gesprochen? All die Proben, all die Worte, all der Schweiß, die Mühe, all die Atmosphäre, alles soll umsonst gewesen sein? Das ist doch unmöglich! Das kann ich Ihnen beweisen. Wie wollen Sie das beweisen? Indem ich aufstehe. Meine Hand ausstrecke. Und auf Ihr Kommando hin das Radio da ausschalten. Achtung! Fertig? Jetzt! Den werden wir los. Weiter im Text. Kopfhörer auf. Kopfhörer auf. Und? Psst. Wen? Psst. Wen hören Sie? Na, wen wohl? Das war das Hörspiel Wer Sie sind von Peter Jacobi. Es sprachen Uwe Friedrichsen, Gerd Baltus, Eva Garg und Wolfgang Grönebaum. Regie Dieter Karls. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1988.